Aufgabe 1.4b. In den folgenden zwei Telefongesprächen hinterlässt der Anrufer eine Nachricht. Anruf 1. Sekretariat Kaderli, grüß Gott, Zimmermann am Apparat. Guten Tag, hier spricht Chantal Dupont von der Firma AWN in Lyon. Kann ich bitte Herrn Kaderli sprechen? Es tut mir leid, Herr Kaderli ist gerade mit einem Kunden zusammen. Soll ich etwas ausrichten? Ja, sagen Sie Herrn Kaderli, dass ich angerufen habe. Es geht um einen Besuchstermin. Könnte er mich zurückrufen? Ich bin bis 18 Uhr im Büro. Ist gut. Wie war Ihr Name nochmal? Dupont. Ich buchstabiere. Dora, Ulrich, Paula, Otto, Nordpol, Theodor. Und von welcher Firma sind Sie? Von der Firma AWN Lyon. Hat Herr Kaderli Ihre Telefonnummer? Ja, ich glaube schon, aber ich gebe sie Ihnen noch einmal. 3324 79 36 80. Ich wiederhole, 3324 79 36 80. Also, Frau Dupont, ich sage Herrn Kaderli Bescheid. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.